Lasst uns danken, statt zu klagen, loben, wenn uns sinkt der Mut. Und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut. Es gibt keinen blinden Zufall, es ist Gott, der alles lenkt, der uns auch durch Schwierigkeiten immer nur das Beste schenkt. Lasst uns danken, statt zu klagen, loben, wenn uns sinkt der Mut. Und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut. Er formt uns in seinen Händen, wie der Töpfer formt den Ton. Was aus uns soll Schönes werden, das sieht er im Voraus schon. Lasst uns danken, statt zu klagen, loben, wenn uns sinkt der Mut. Und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut. Wenn er uns Geduld will lehren, schenkt er die Gelegenheit, schickt uns Menschen, die uns stören, sind wir dann zum Lob bereit. Lasst uns danken, statt zu klagen, loben, wenn uns sinkt der Mut. Und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut. Wir sind Gottes Königskinder, mit dem Auftrag ausgesandt, als ein helles Licht zu leuchten, damit Jesus wird bekannt. Lasst uns danken, statt zu klagen, loben, wenn uns sinkt der Mut. Und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut.